Bom dia, bom dia, good morning, good morning, good morning, hello, hello, hello. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen, hallo. We are bilingual now. Wir sind jetzt zweisprachig. So here is the Apostle Paul and just trying to keep us, to teach us very important things. Hier versucht der Apostel Paulus uns sehr wichtige Dinge zu lehren. So, after he made it very, very clear that his advice must not be used to be manipulated or controlled. Nachdem er sehr deutlich gemacht hat, dass seine Ratschläge nicht zur Manipulation oder Kontrolle benutzt werden dürfen. He is now explaining how this whole thing has to be applied in their situation. Erklärt er nun, wie das Ganze in ihre Situation, also auf die Situation der Korinther, angewendet werden muss. Look, my friends there, what I mean is this. Vers 29. Meine Freunde, ich meine Folgendes. He said, the urgency of our times mean that from now on those who have wives should live as though without them. Angesichts der Not unserer Zeit bedeutet dies, dass diejenigen, die Ehefrauen haben, von nun an so leben sollten, als ob sie keine hätten. Daniel, do you like this Bible verse? Daniel, magst du diesen Bibelvers? Not so much, huh? Nicht so sehr, oder? Those with wives are supposed to live like they don't have any. Diejenigen, die Frauen haben, sollen so leben, als ob sie keine hätten. I'm going to confess my sin. Ich bekenne meine Sünde. I applied the Bible verse when I first got married. Ich habe diesen Bibelvers befolgt, nachdem ich geheiratet hatte. I got married, but I lived like I didn't even have a wife. Ich war verheiratet, lebte aber so, als hätte ich gar keine Frau. I was always out there, gone, preaching the gospel, trying to reach people for Jesus and ignored the fact that I had a wife. Ich war immer da draußen unterwegs, predigte das Evangelium und versuchte, Menschen für Jesus zu erreichen und ignorierte die Tatsache, dass ich eine Frau hatte. Of course, Paul is not saying that. So meint Paulus das selbstverständlich nicht. Now remember, the context is a specific situation in a specific location under a specific crisis. Denk daran, dass der Kontext eine bestimmte Situation an einem bestimmten Ort in einer bestimmten Krise ist. And at that crisis you had to prepare yourself for it. Und auf diese Krise sollten sich die Menschen vorbereiten. So he continues to explain to us that it's the urgency, it's the crisis that we live in that has to cause us to live differently. Er erklärt ihnen also, dass es die Dringlichkeit, die Krise ist, in der sie leben, die sie dazu bringen muss, anders zu leben. So look what he goes on to say. Schau, was er in Vers 30 sagt. And for those who weep, should forget their tears. Und die, die weinen, sollen ihre Tränen vergessen. Isn't it interesting that to the Romans he says, weep with those who weep. Interessanterweise sagt er aber zu den Römern, weint mit denen, die weinen. So, why does he say to one group of people, hey, you have to cry with those who cry? And here he says, hey, if you cry, forget your tears. Warum sagt er also zu einer Gruppe von Menschen, hey, ihr müsst mit denen weinen, die weinen? Und hier sagt er, hey, wenn ihr weint, vergesst eure Tränen. Because Paul is not talking here about general Christian life with one another. Weil Paulus hier nicht über das allgemeine christliche Leben miteinander spricht. Paul is trying to give people an advice on how to navigate through complicated times. Paulus versucht, den Menschen einen Rat zu geben, wie sie durch schwierige Zeiten navigieren können. And the persecution, everything that was happened there historically. Die Verfolgung und alles, was dort geschichtlich geschah. There was no time to live self-focused and try to get your own happy little life together. Ließ keine Zeit, sich auf sich selbst zu konzentrieren und zu versuchen, sein eigenes kleines glückliches Leben auf die Reihe zu bekommen. So that's why he said, guys, it's not party time, it's not crying time, it's time to live well through the season. Deshalb sagt er, Leute, es ist keine Partyzeit, es ist keine Zeit zum Weinen, es ist wichtig, gut durch diese Zeit zu kommen. Look what he says afterwards, and those who purchase items will have no time to enjoy them. Schau, was er danach sagt. Und diejenigen, die Dinge kaufen, werden keine Zeit haben, diese zu genießen. Now, remember the persecution that was going on and that Paul knew was about to to come even more intensely. Denkt daran, dass die Verfolgung, die damals einsetzte und von der Paulus wusste, dass sie noch intensiver werden würde, that did not allow them to live your life like you normally live. Es ihnen nicht erlaubte, ihr Leben so zu leben, wie sie es normalerweise taten. Because the same apostle Paul says to Timothy, God gives us everything richly to enjoy. Denn der gleiche Apostel Paulus sagt zu Timotheus, Gott gibt uns alles reichlich, um zu genießen. Why am I saying this? Warum erwähne ich das? Because I heard preachers using this Bible verse to enforce a poverty theology. Weil ich gehört habe, wie Prediger diesen Bibelvers benutzt haben, um eine Theologie der Armut durchzusetzen. God does not want you to enjoy the material things. Gott will nicht, dass du die materiellen Dinge genießt. It's written in 1 Corinthians chapter 7 verse 30. So steht es in 1. Korinther Kapitel 7 Vers 30. Those who purchase things live like you don't even have time to enjoy them. Diejenigen, die Dinge kaufen, sollen so leben, als hätten sie keine Zeit, diese zu genießen. No, in a complicated situation, Paul is trying to put the focus on the right things. Nein, in einer komplizierten Situation versucht Paulus, den Fokus auf die richtigen Dinge zu lenken. You know, I know I keep talking about this, sorry. Ich weiß, dass ich immer wieder darüber rede, sorry. No, I'm not sorry. Nein, es tut mir nicht leid. You know, the pandemic, for people who learn to live by certain principles of God and common sense, it was the best time of their lives. Die Pandemie war für Menschen, die gelernt haben, nach bestimmten Prinzipien Gottes und des gesunden Menschenverstands zu leben, die beste Zeit ihres Lebens. For others, it was the worst time of their lives. Für andere war es die schlimmste Zeit ihres Lebens. So once we understand that there are complicated seasons that sometimes the whole world passes through like the pandemic. Sobald wir also verstehen, dass es komplizierte Phasen gibt, die manchmal die ganze Welt betreffen, wie die Pandemie. Sometimes individual people pass through or groups of people pass through. Manchmal einzelne Menschen oder Gruppen von Menschen. Calm your heart and take some common sense advice even from the Bible. Sollten wir unser Herz beruhigen und einige Ratschläge mit gesundem Menschenverstand befolgen, die sogar in der Bibel stehen. Now, let's imagine Turkey with the earthquake. Denken wir einmal an die Türkei mit dem Erdbeben. So, you lose your house. Du verlierst dein Haus. If you insist on 1 Timothy chapter 6, where the Bible says God gives us all things to enjoy. Wenn du auf 1. Timotheus 6 bestehst, wo die Bibel sagt, Gott gibt uns alle Dinge zum Genießen. What's gonna happen? Was passiert dann? You're gonna be messed up because of that Bible verse. Du wirst wegen dieses Bibelverses durcheinander sein. God has given me a house to enjoy and now God is taking it, the devil is taking it, who is taking it? Gott hat mir ein Haus gegeben, damit ich es genieße und jetzt hat Gott es genommen. Der Teufel hat es genommen. Wer hat es genommen? See, in this difficult situation, it's good for you to say, you know what, whatever I purchased, whatever I have, I don't have to enjoy anything. It's all okay. Siehst du, in dieser schwierigen Situation ist es gut, wenn du sagst, was immer ich gekauft habe, was immer ich habe, ich muss nichts genießen. Es ist alles in Ordnung. So remember that this is not a general teaching of Paul. It's a specific difficult situation where we always need to make different decisions. Denk daran, dass dies keine allgemeine Lehre des Paulus ist. Es geht um eine konkrete, schwierige Situation, in der wir immer wieder andere Entscheidungen treffen müssen. So, ask yourself. Frag dich also selbst. In difficult situation, do I pause long enough and calm my heart long enough? Halte ich in einer schwierigen Situation lange genug inne und beruhige mein Herz lange genug? To navigate through well or do I continue to live the way I've always lived? Um gut hindurch zu navigieren oder lebe ich genauso weiter, wie ich schon immer gelebt habe? It'll make a big difference. Das macht einen großen Unterschied. See you tomorrow. Bis morgen.